what? Or die. Die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, wunderschönen guten Abend. Hier ist DIY or Die. Willkommen, hallo. Auf der 95,8. Und das waren? Der Opener war Bärchen und die Milchbubis aus Hannover von ihrer LP, wo ich immer dachte, sie wäre selbst betitelt, aber hinten steht drauf, dann macht es Bumm. Scheinbar heißt sie dann macht es Bumm. Mit dem Song Ich will nicht älter werden. Ja, ein totaler deutscher Punk-Klassiker, die Bärchen und die Milchbubis, die neben dieser LP auch noch zwei Seven Inches veröffentlicht haben. Eine alte Hannover-Band, die Platte ursprünglich auf dem legendären No Fun-Label rausgekommen und jetzt endlich wieder für annehmbare Preise offiziell wieder veröffentlicht worden auf einem Label, was mir bisher noch nicht bekannt ist oder bekannt war, und zwar Gut Feeling. Sich nach einem Divo-Song zu benennen, scheint erstmal alles gut zu machen, das Label. Ich werde mal die Augen offen halten, vielleicht sind da noch andere schöne Wiederveröffentlichungen drauf. Genau, also wie schon gesagt, endlich wieder auch zu netten, schönen Preisen und erhältlich, die legendäre Platte hier. Ihr hört jetzt, weil ich die Platte so gerne mag, gleich nochmal einen Song. Und zwar den, wie ich finde, besten Song der Platte oder mein Lieblingssong der Platte. Egal, der ist gleich der Song nach Ich will nicht älter werden. Sehr praktisch. Genau, den hört ihr jetzt. Nochmal Bärchen und die Milchbubis mit Egal von ihrer jetzt wieder veröffentlichten LP. Ist mir egal. Bärchen und die Milchbubis aus Hannover mit Egal von ihrer Dann macht es Bumm LP. Jetzt wieder veröffentlicht auf Gut Feeling Records. Genau, es geht weiter mit natürlich wieder einer offiziellen Wiederveröffentlichung, die ich dabei habe. Jetzt wird es ein bisschen, Punk, noch ein Stück punkrockiger, und zwar einer Band, die mir bisher eigentlich noch nie bekannt war, und zwar Technicolor aus der Schweiz. Da hat jetzt Static Age aus Berlin eine mehr oder weniger Halbdiskografie rausgebracht. Also da ist 1979 bis 1981 die Aufnahmen drauf, die Bunker 7 Inch. Die zweite Single fehlt, zumindest wenn ich Discogs richtig angeguckt habe. Wie auch immer, es ist sehr begeisternder Punkrock aus Genf mit französischen Texten und einmal auch einem italienischen Text. Ich kann eigentlich dazu nur so sagen, wenn man Punkrock machen will, dann sollte man das so machen, wie die das machen, weil das werdet ihr gleich hören. Das ist wirklich phänomenal. Ab und zu auch Keyboard, Synthesizer, was auch immer das jetzt schon wieder ist. Ich blick da nie komplett durch im Einsatz, aber es ist trotzdem alles Punkrock nicht unähnlich, wie man ihn auch auf so Killed by Death Bloodstained Samplern findet. Ich meine sogar, dass die auch auf einem Killed by Death Sampler vertreten sind. Ah, hinten steht Synthesizer. Vielen Dank, liebe Kollegin, mich darauf hinzuweisen. Genau. Ich mag noch erwähnen, dass innen drin noch ein sehr schönes Fanzine-Format Beiheft ist mit vielen tollen Bandfotos, schönen Artworks und Bandhistory auf Englisch und Französisch, was natürlich gefällt, weil Information ist immer gut, wenn sie in Platten enthalten ist. Ja, genau. Ihr hört, den Song, den ich ausgesucht habe, ist von ihrer ersten Single mit dem Namen Bunker, und der Song heißt auch Bunker und wird wahrscheinlich auch über einen Bunker gehen. Genau, ihr hört jetzt Technicolor von ihrer, den Song Bunker, von ihrer Diskografie LP mit dem Titel, den habe ich vergessen noch zu nennen, Non, je ne regrette rien. Das war original. Das war französisch. Das war auch richtig gutes Französisch. Genau, mit Technicolor-Aufnahmen von 79 bis 81. Genau, und so klingt das auch. Viel Spaß. Personne. Das war ein Technicolor aus Genf, eine End-70er, Anfang 80er Jahre Punkrock-Band mit dem Song Bunker von ihrer ersten Single, die jetzt auf der Diskografie-LP Non Je Ne Regrette Rien auf Static Age wieder veröffentlicht wurde. Static Age übrigens ein Label, was sehr oft sich alten Schweizer Punk und New Wave annimmt, also die haben da schon einige interessante, oder dort wurden schon einige interessante alte Schweizer Sachen wieder veröffentlicht, was sehr, sehr lobenswert ist, weil das, glaube ich, zum Teil auch recht rare, obskure Sachen sind, die man erstens nicht so leicht findet und auch wenn, dann sind sie nicht billig und das ist natürlich immer schön, wenn interessante, tolle, coole Punkbands der Vergangenheit auch heute noch für jeder Mann und jeder Frau zu kaufen sind. Ja, so viel dazu, zu wieder mal ein Plädoyer für die Wiederveröffentlichung. Es geht weiter mit sage und schreibe aktuellen Platten, die ich dabei habe, ja. Yay! Ich bringe das noch zusammen, ja. Also ich bin noch nicht komplett in der Vergangenheit verschwunden, nein. Aber es sind einige, wie ich finde, interessante Sachen in letzter Zeit rausgekommen und da waren noch einige interessante Konzerte, die ich besucht habe. Zwei davon habe ich jetzt dabei. Es geht los mit einer Berliner Band namens Corner Cruzva. Die haben jetzt hier der erste Seven-Inch rausgebracht. Das ist ein Trio aus Berlin, die, ja, wie soll ich es beschreiben, im weitesten Sinne Post-Punk, aber weniger jetzt so düster Post-Punk, sondern es geht eher in so eine, keine Ahnung, Torpedo Moskau, Vipers, angeschissen, ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben kann, hört es euch selber an, dann später. Auf jeden Fall Post-Punk eher in diesem Stil, weniger jetzt so ein hipper Goss-Kram. Auf jeden Fall ist es sehr toll, 4 Songs sind drauf, erschienen ist die Platte auf Phantom Records und Mama Leone Records. Und ja, tolle Band, also die haben zusammen in Berlin, habe ich die live gesehen, mit Nervosas haben sie gespielt und ich fand Corner Cruz war den Gewinner des Abends. Und ja, Corner Cruzva heißt noch, falls es jemand interessiert, ist Sorbisch für schwarze Birne, falls es jemand interessiert. Früher haben sie wohl auch teilweise auf Sorbisch gesungen. Ja, jetzt aber auf der 7-Inch sind alle Songs auf Deutsch. Genau. Der Song, der ist nur auf Halbdeutsch. Der Song heißt nämlich ist gleich Doppelpunkt minus Klammer zu oder auch Augenbrauen und dann ein Smiley, kann man so sagen. Auf jeden Fall geht's in dem Song, ist ein Song, so weit ich ihn verstanden habe, weil Texte sind leider nicht dabei, da gibt's Schimpfe von mir, weil die Texte sich interessant anhören und so was ich daraus höre, geht's gegen Poser-Punks und da gibt's ja voll viele, sicher auch in, und vor allem ja in Berlin ein. und ja, genau, ihr hört auf jeden Fall einen Corner Cruzva mit dem Song. Das sind keine Poser-Punks. Danach geht's weiter mit einer anderen Berliner Band, die aber nicht nur Original-Berliner bei sich hat, obwohl ich auch nicht weiß, ob das Original-Berliner ist, aber es sind auf jeden Fall auch Leute aus dem nicht-deutschsprachigen. Da sind gar keine Original-Berliner mit dabei, oder? Keine, kann so. Nee, stimmt, das sind gar keine, das sind nur so, die sind nur so Bayern, die da mitmachen. Auf jeden Fall, ja, ich habe da jetzt dabei die Diät-LP mit dem Namen Positive Energy. Ist erschienen auf Adagio 830 Records. Genau. Ja, Diät, was kann man zu Diät sagen? Die gibt's schon eine Weile. Sind zwei Australier und mit dabei, zwei Süddeutsche. Und ja, genau. Auf jeden Fall, die gibt's jetzt schon eine Weile, haben schon 2 Seven Inches rausgebracht, was ein bisschen irre war, weil beide nur in den USA rauskamen, auf Iron Lung Records, und mittlerweile auch kaum mehr zu bekommen sind, was ich sehr schade finde, weil ich mir das damals verpasst habe, mir die zu besorgen. Zu hören gibt's auf der Platte, ja, Post-Punk im weitesten Sinne, viel. Man hört schon viele Referenzen der 80er Jahre raus, aber es ist noch, wie ich finde, genügend Mut dabei, auch eine sehr eigene Note mit reinzubringen. Das Songwriting gefällt mir sehr gut, mir gefällt auch das Artwork sehr gut. Hier sind Texte auch dabei, was ich natürlich sehr lobenswert finde und auch insgesamt ist es sehr schön aufgemacht. Und von Diät hört ihr den Song Toonie und danach in meinem Dreierblock. Ich überschwemme euch schon wieder alle mit Informationen, aber es gibt danach nochmal alles kompakt in Kurzform. Eine dritte Band, die auch gerade auf Tour ist aus den USA, die wir hier schon oft, wahrscheinlich schon viel zu oft vorgestellt haben und auch schon sehr oft gelobt haben. Mhm. Und zwar die Red Dons aus Portland, sind gerade wieder auf Europa-Tour und die haben eine dritte neue LP, ein neues Album rausgebracht, wieder auf Taken by Surprise in Europa. Ich weiß gar nicht, wo es in den USA oder in Nordamerika erschienen ist, wahrscheinlich Deranged, wahrscheinlich. Dritte LP jetzt. Ich war am Anfang etwas skeptisch. Dritte LP, mal gucken, wie es wird. Ich find's sehr cool auf jeden Fall. Es ist ein bisschen ruhiger als die Sachen davor. Es ist, hat, finde ich, teilweise auch ein bisschen so, ja, keine Ahnung, Indie-Momente, das so zu nennen, ist vielleicht zu hart, aber es, finde ich, es, sie trauen sich auch ein bisschen aus dem Punk, Standard, Oldschool, Punkrock, wie auch immer man es beschreiben mag, Bereich rauszugehen, was mich natürlich sehr freut. Genau, da hört, aber der Song, den ich euch vorspiele, ist eher so ein klassischer Red Dawn Song, auch ziemlicher Hit, Aman, das ist der letzte Song auf der A-Seite. Genau, das war jetzt die Masseninformation, sind wie gesagt noch gerade auf Tour und da, weil ich euch jetzt alle jetzt so ein bisschen verwirrt habe mit massig Namen und Labelnamen und habt Songnamen. Habt ihr alles notiert? Gibt's jetzt erstmal auf jeden Fall Corner Cruzwa aus Berlin, danach die Ad aus Berlin und dann die Red Dawns aus Portland, USA. Liedtitel verrate ich danach nochmal. Und wie immer könnt ihr in ein paar Tagen alles auch wieder auf unserem Blog nachlesen, wenn ihr irgendwas vergessen habt. Yo. Aber jetzt erstmal Musik. Es geht so. Oh, blood pressure, no one's broken. Living in 2D time. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Und das waren gerade die Red Dons aus Portland, USA mit dem Song Aman Before the Bomb. Genau, von ihrer aktuellen LP, wo ich noch gar nicht gesagt habe, wie sie heißt. The Dead Hand of Tradition. Die sind gerade ja, wie ich schon erwähnt habe, auf Tour. Ich habe sie schon in Berlin live sehen können. Das war wie die letzten beiden Male auch davor. Ich habe sie bisher auf jeder Europa-Tour sehen können. War wieder, wie immer, sehr, sehr Hammer. Also Top-Live-Band, absolut fantastisch. Am kommenden Samstag auch live zu sehen in München. Da hört ihr später dann nochmal mehr im Veranstaltungskalender drüber. Vor den Red Dons habt ihr gehört die Ad aus Berlin von ihrer aktuellen LP Positive Energy mit dem Song Toonie. Und davor Corna Krusva, oder wir haben vorhin gerätselt, wie man sorbisch sowas ausspricht, no idea. Den Song, wo man auch nicht weiß, wie man ausspricht, Smiley irgendwas, Punkrock Smiley. Von ihrer jetzt selbstbetitelten ersten 7-Inch, erschienen auf Mama Leone Records und Phantom Records. Genau, alles brandheiße aktuelle Scheiben von aktuellen Bands, die ihr auschecken solltet. Und jetzt geht's weiter mit mehr aktuellem Punk. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Zwei Platten und dann ausnahmsweise ganz, ganz neue Sachen, die ich selber noch gar nicht habe. Mir ist nämlich letztens mein Plattenspieler kaputt gegangen, beziehungsweise bin ich genau genommen selber schuld und habe rumgepfuscht. Der hat nicht mehr so richtig funktioniert und ich habe mir dann gedacht, das kriege ich hin. Dem war aber nicht so und ich habe noch mehr kaputt gemacht, als da sowieso schon hinüber war. Und jetzt konnte ich zum Beispiel die Diätplatte noch überhaupt gar nicht komplett anhören. Währenddessen ist mir nämlich aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Wir hören jetzt als allererstes in meinem Set heute Frau aus London. Die haben ja schon ein Tape und eine 7-Inch rausgebracht, die ich ja auch vorgestellt hatte letztes Jahr. Und jetzt gibt's die zweite 7-Inch selber rausgebracht. Und es sind 4 Songs, wieder alle so, nur so 1 bis 1,5 Minuten lang, extrem hyperaktiver, zappeliger, schräger Punk mit einem sehr, sehr wütenden Gesang, der sich eigentlich ständig überschlägt. Und wir hören uns den zweiten Song auf der 7-Inch an, nämlich EBD. Und EBD steht für Emotional Behavioral Difficulty. Und passt gut auf, weil der Song ist ganz schnell wieder vorbei. Frau aus London, bitteschön. Das war eine Frau aus London mit ihrem Song EBD von ihrer zweiten 7-Inch, die übrigens Myra heißt. Sehr, sehr coole Band und ich freue mich, dass die noch weiterhin Platten rausbringen. Als nächstes habe ich die neue Jungblut-LP mitgebracht. Die ist auch selber rausgebracht von der Band. Manchmal so ein bisschen neusiger, post-hardcoreiger Hardcore. Also im Gegensatz zur ersten LP auf jeden Fall sehr viel straighter und weniger vertrackt, würde ich jetzt mal sagen. Es sind 10 Songs und es gibt so eine Art Thema, das sich textlich nicht komplett durchzieht, aber der Platte übergeordnet ist. Daher auch der Titel Love Cult. Es geht um das gesellschaftliche Konstrukt der wahren Liebe und heteronormativen Zweierbeziehungen, nur so ganz grob zusammengefasst. Und der Text, der ist ein bisschen länger, der ist nicht nur in der Platte, sondern zum Beispiel auch auf der Bandcamp-Seite kann man sich mal durchlesen. Und ich finde die Platte ganz geil. Ich habe die erste Platte von denen auch, die habe ich mir so ein paar Mal angehört und dann ist die relativ schnell wieder so ein bisschen untergegangen, weil es einfach nicht so mein Ding ist, obwohl ich die live immer sehr, sehr gut finde. Die zweite Platte finde ich jetzt aber sehr gut und habe die mir auch schon einige Male angehört. Ich habe mir jetzt den Song Schrödingers Katze ausgesucht und der geht so. Yeah! Hier ist immer noch die DIY auf der 95,8 Radio Z und das waren Jungblut mit dem Song Schrödingers Katze von ihrer neuen Love Cult LP. Die spielen jetzt am Freitag auch in Tübingen auf dem Heimat to Hellfest. Und ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, so ein paar Sachen mitgebracht, die ich selber noch gar nicht habe. Das sind zwei Demo-Tapes, beziehungsweise ich glaube bei dem einen, da weiß ich gar nicht, auf welchem Tonträger das überhaupt schon, ob und wie veröffentlicht wurde. Und das, die anderen beiden sind Tapes. Und zwar spiele ich die jetzt dann auch einfach so komplett am Stück. Da habe ich als erstes mitgebracht Dominadora aus Chicago, eine sehr, sehr coole Hardcore-Punk-Band. Danach hören wir Dame von ihrem Demo-Tape Charm School. Die sind aus Boston. Achso, den Songtitel sollte ich vielleicht noch sagen. Von Dominadora hören wir No Chill. Von Dame hören wir den Song Shy Bullet. Und dann habe ich noch Public Eye mitgebracht. Das sind 1:1 die Leute von Autistic Youth. Ist jetzt vor ein paar Tagen aufgeploppt. Da weiß ich eben nicht, wie und ob das überhaupt schon wirklich auf einem Tonträger veröffentlicht wurde. Diese Bands haben alle Bandcamp-Seiten. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachsuchen und euch das anhören. Von Public Eye hören wir The Hours, ein toller Hit. Und das wahrscheinlich Tape oder auch die 7-Inch oder was auch immer das dann werden soll, heißt Mood Change Party. Und als erstes hören wir jetzt aber, wie gesagt, Dominadora aus Chicago. Bitteschön. Das waren Public Eye mit dem Song The Hours von ihren neuen Aufnahmen. Davor habt ihr gehört Dame aus Boston mit dem Song Shy Bullet von ihrem Charm School Demo Tape. Und davor als erstes in diesem Dreier-Set war Dominadora aus Chicago mit dem Song No Chill. Und das war so ein Teil von meinen Neuentdeckungen in der letzten Zeit. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum Veranstaltungskalender für die Konzerte hier in der Gegend in der nächsten Zeit. Wie immer sehr wahrscheinlich unvollständig. Es fängt an am Freitag, den 2.10. Mit etwas unpunkigen, aber trotzdem empfehlenswerten. Und zwar am 2.10. Ist in der Desi die 18 Jahre Aya Geburtstagsfeier mit eigentlich nur elektronischer Musik und Hip-Hop. Dennoch aber eine Empfehlung von uns. Notfalls sieht man sich an der Bar. Spielen tut Special K und Absolut und noch viele mehr. Da kann man auch mal reingehen bei den beiden. Und sonst bin ich an der Bar. Aber ich empfehle die Veranstaltung trotzdem. DIY und Isaac geht dahin. Dann geht's am Samstag, den 3. Oktober in München weiter im Café Kult. Spielen vier Bands. Und zwar die eben schon angekündigt und abgefeierten Red Dons. Dann zusammen mit einer anderen Band aus Portland, die auch sehr interessant ist, und zwar The Stops. Die Sängerin von The Stops ist glaube ich, die Sängerin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es ist die Sängerin, spielt auch gerade Gitarre bei Red Dons auf der Tour. Also ich glaube, es ist richtig, was du sagst. Ja, es ist also eine Überschneidung bei den beiden Bands. Stalled Minds aus Paris und Opiliones aus Bayern. Das stand da so, ich habe das einfach übernommen. Vielleicht kommen die ja von Bayern. Und siehst du, wie ordentlich ich das geschrieben habe, damit man das auch lesen kann? Ich kann zu den beiden nichts sagen. Ich glaube, Stalled Minds machen ein bisschen so Garage-Punk, glaube ich. Und Opiliones, vielleicht machen sie Blasmusik, wenn sie das, ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden. Aber groß, also, Samstag sind. Glaubt kein Wort von uns, aber was ihr euch uns glauben könnt, oder mir zumindest, weil ich habe Red Dons wieder mal live gesehen, es ist wirklich eine große Empfehlung. Ich finde sie nach wie vor wirklich eine der spannendsten US-Punk-Bands derzeit und sowohl auf Platte als auch live eine große Empfehlung, wenn man da Bock hat und es wirklich wird fett, denke ich. Und da sie auch in München ja auch auf einem Münchner Label veröffentlicht sind und in München ja vielleicht auch mal so ein bisschen so ein Hype, also die letzte Mal auf jeden Fall Red Dons in München war eine super Party, also kann ich nur empfehlen, da hinzufahren. Ich freue mich auch sehr auf den Samstag und sie dann auch endlich zu sehen. Die nächste Konzertempfehlung ist dann für Dienstag, den 13. Oktober. Da spielen in Nürnberg im P31. Kurake aus Austin, Texas. Hardcore-Punk machen die mit spanischem Gesang. Die Sängerin der Band war auch vor ein paar Jahren auch schon mal mit ihrer anderen, ebenfalls sehr, sehr geilen Band Criaturas im Erlanger Jugendhaus live zu sehen. Das war sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es Criaturas noch gibt, aber Kurake, man geht durch ihren Gesang, also sie hat einen sehr markanten Gesang, finde ich, ist es schon dadurch noch ein bisschen vergleichbar, musikalisches andere Baustelle, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, und ich glaube übrigens trotzdem immer noch, dass man es nicht wie ein Ä spricht, sondern es Kuraka heißt, wollte ich nur anmerken. Aber wir hören da jetzt einfach mal rein, ich habe die LP mitgebracht und wir hören den Song Mundo Oscuro, das heißt finstere Welt, Kuraka. Come on. Das waren Curaca mit Mundo Oscuro von ihrer self-titled LP, die auf Trabuk Records rausgekommen ist. Und das war jetzt einer von den etwas ruhigeren Mid-Tempo-Songs. Die Platte ist insofern abwechslungsreich, als dass sie auch noch ein paar sehr viel schnellere, heftigere Songs haben. Und ich glaube, das wird live sehr, sehr cool. Und die spielen, wie gesagt, am Dienstag, den 13. Oktober im P31 in Nürnberg. Kommt doch da alle vorbei. Der nächste Vorschlag ist dann für Samstag, den 17. Oktober in der Desi. Genau, da ist das This Charming Man Festival. This Charming Man ist ein Label irgendwo aus Nordrhein-Westfalen, ich glaube aus Münster, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, egal. Auf jeden Fall ist es ein Label und auf diesem Festival spielen 4 Bands, die auf diesem Label Platten veröffentlicht haben, und zwar einmal Freiburg aus Hamburg mit Emo-Punk, dann Karies, Post-Punk aus Stuttgart, glaube ich, Süddeutschland, Space Chaser, machen Thrash-Metal aus Berlin und The Moth mit Sludge Stoner auch aus Berlin. Genau. Genau, Anlass ist ab 19 Uhr in der Desi in Nürnberg. Das nächste Konzert ist dann wieder im Projekt 31, nämlich am Sonntag, den 18.10. Genau, am Tag darauf spielt eine Post-Punk-Band aus Grenoble im P31, und zwar Taulard. Die haben wir auch hier schon mal, die 7 Inch haben wir auch schon mal hier vorgestellt, da hört ihr gleich auch nochmal einen Song. Auf jeden Fall spielen die am Sonntag, Einlass wird dann auch irgendwann so um 18, 19 Uhr sein, und ich hoffe, es spielt noch eine zweite Band mit, mal gucken. Bis jetzt sieht's noch nach nichts aus, aber mal sehen. Ja. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, wird dann ein gemütlicher Sonntagabend, genau. Und dann kann man... Gibt's noch Bar-DJing. Genau, kann man noch ein bisschen rumhängen. Auf jeden Fall Taulard, große Empfehlung. Ihr hört jetzt einen Song von ihrer ersten 7-Inch, den Song, sag du, Sous le même toit. Genau. Und das heißt, glaube ich, Taulard, ja. Nee. Taulard heißen die. Die haben jetzt auch eine LP rausgebracht, die ich leider noch nicht habe. Die bringen immer alles selber raus und... irgendwie ist das Zeug nicht so gut vertrieben, aber ich werde es mir dann live besorgen. Und ich freue mich da sehr drauf. Und jetzt hört ihr den Song von Taulard, die ihr live sehen könnt am 18. Oktober. Ja, das war jetzt Taulard mit dem falschen Song. Ich wollte eigentlich einen anderen Song machen. Das ist eher so das Intro zur B-Seite. Aber ich habe jetzt trotzdem den Eindruck bekommen, wie sich Taulard so ein bisschen anhört. Die anderen Songs sind ein bisschen poppiger und hittiger. Aber es ist auf jeden Fall mit Keyboard, Orgel, Synthesizer. Wir wissen es wieder nicht, was es ist. Ein bisschen. Sag einfach immer Synthesizer. Synthesizer für Post-Punk The Doors-Fans aus Frankreich. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall toll. Ihr sollt da hinkommen und ich freue mich da sehr drauf. Genau. Und dann geht's zwei Tage später schon wieder weiter mit Punk in Nürnberg. Und zwar wieder in der Desi. Wir haben heute 3 Sachen in der Desi. Am 28.10. spielen Terrible Feelings aus Malmö. Die wahrscheinlich auch vielen bekannt sind. Haben wir auch hier schon ein paar Mal vorgestellt. Sind auch mittlerweile ziemlich groß kann man nicht sagen. Sie veröffentlichen ihre Platten immer noch auf Sabotage und Independent-Labels, aber sie waren jetzt auch schon mit größeren Bands wie zum Beispiel Refused oder auch Modern Life is War auf Tour spielen jetzt spielen auf jeden Fall halt am Dienstag in der Desi zusammen mit Honeymoon, die auch mal wieder in Nürnberg spielen, und zwar mit Punkrock, wie auch immer man das, ich weiß nicht, aus Nürnberg, Leipzig, Erlangen ist Honeymoon mit Terrible Feelings zusammen. Das wird auch sehr schön. Terrible Boredom. Zumindest die Schweden. Sonntag am 25.10. spielen dann im Kunstkeller in Fürth zwei Bands. Einmal Küken aus Hamburg mit, ja, glaube auch so Garage-Punk-mäßiger Kram. Und Desastro aus Nürnberg und Leipzig. Mit auch Punk, Post-Punk, wie auch immer man. Desastro brauchen keine Beschreibung, die sind gut genug. Genau. Und Montag, den 26.10. ist dann unsere nächste Sendung, die Oktoberausgabe. Und wie vorhin kurz erwähnt, könnt ihr alles nochmal nachlesen auf unserem Blog. Das ist diyordie-radio.blogspot.de. Da wird der Veranstaltungskalender nochmal hinterlegt und die Playlist von heute. Und da könnt ihr auch alte Playlists nachlesen, wenn ihr bei uns irgendwas gehört habt, was ihr toll findet und den Namen nicht mitbekommen oder wieder vergessen habt. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten. Spielen wir jetzt nur noch das Outro oder möchtest du noch? Ich kündige es noch an, das Outro, aber ich mache jetzt keine große. Der Grund, warum ich hab Dead Kennedys heute mitgebracht. Eigentlich besteht überhaupt kein Grund. Man sollte Dead Kennedys eigentlich täglich hier auf diesem Sender spielen. Das ist die Band, wo ich am meisten Superlative benutze. Ich halte sie ja für die beste Band aller Zeiten. Also sie sind nicht nur besser als Black Flag und Sex Pistols, sondern sie sind auch besser als die Rolling Stones und die Beatles. Das erstmal vorweg. Deswegen macht es absolut Sinn, ein Outro von den Dead Kennedys heute zu spielen. Aber der Grund, warum ich es eigentlich heute Dead Kennedys mitgebracht habe, ist, weil jetzt kürzlich oder vor ein paar Monaten eine Dead Kennedys Biografie erschienen ist, zumindest die Biografie über die Anfangsjahre bis zur ersten LP und die frühen 7 Inches mit dem Titel Fresh Fruit for Rotting Vegetables in den USA, und auf Deutsch heißt das Buch California über alles. Das wollte ich eigentlich heute noch vorstellen, aber da sind wir heute nicht dazugekommen. Das wird aber dann das nächste Mal nachgeholt, was zur Folge hat, dass ich das nächste Mal wieder einen Dead Kennedy Song spielen kann, worüber ich mich sehr freue. Hast du dir doch so zurecht. Ja, auf jeden Fall habe ich von Dead Kennedys jetzt einfach mal ausgesucht, The Man with the Dogs, einen ihrer früheren Songs. Und genau, das ist dann unser Outro heute. Ich danke fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir danken und dann hören wir uns im Oktober wieder bei der nächsten DIY or Die Sendung am 26.10. Bis dann. Und wir sehen uns auf den Shows und an der Bar. Bis dann. Tschüss. Stop making fun of being a laugh, that's your armor, ego is nude. And I do.